Nein, um nichts in der Welt werde ich an Gespenster glauben, rief Raskolnikow geradezu wütend aus. Wie sagt man doch in einem solchen Fall für gewöhnlich? Sagte Svidrigailow, wie nur zu sich selbst vor sich hin, sah dabei zur Seite und hatte ein wenig den Kopf gesenkt. Man sagt, du bist krank, und das, was du zu sehen glaubst, ist nur ein Trugbild. Das ist aber doch unlogisch. Ich gebe zu, dass Gespenster nur Kranken erscheinen, aber das beweist doch bloß, dass Gespenster von niemandem anderem als von Kranken gesehen werden können, jedoch nicht, dass sie es an und für sich nicht gibt. »Natürlich gibt es keine Gespenster«, bestand Raskolnikow gereizt auf seiner Ansicht. »Nicht? Meinen Sie?« fuhr Svidrigailow fort, ihn langsam betrachtend. »Nun, aber wenn man es sich so vorstellt, Sie müssen mir dabei helfen. Gespenster sind sozusagen Bruchstücke und Fetzen aus anderen Welten. Ein gesunder Mensch braucht sie selbstverständlich nicht zu sehen, denn ein Gesunder ist ein im höchsten Maße irdischer Mensch. Also muss er der Ordnung und Vollständigkeit halber nur das gegenwärtige oder irdische Leben leben. Nun, sobald er aber erkrankt und die normale irdische Ordnung im Organismus ein wenig ins Wanken geraten ist, beginnt sich sofort die Möglichkeit einer anderen Welt zu zeigen, und je stärker er erkrankt, umso mehr gibt es für ihn Berührungspunkte mit jener Welt, sodass er, wenn er schließlich stirbt, unmittelbar in die andere Welt eingeht. Ich habe darüber seit langem nachgedacht. Wenn man an ein zukünftiges Leben glaubt, so könnte man auch an diese Auslegung glauben. »Ich glaube nicht an ein zukünftiges Leben«, sagte Raskolnikow. Svidrigailow saß in Gedanken versunken da. »Wenn es aber dort drüben nur Spinnen oder dergleichen gibt«, sagte er plötzlich. »Das ist ja ein Verrückter«, dachte Raskolnikow. »Uns erscheint die Ewigkeit immer als eine Idee, die man nicht fassen kann, als etwas ungeheuer Großes, Endloses. Aber warum soll sie denn unbedingt ungeheuer groß sein? Plötzlich wird es dort stattdessen, stellen Sie sich das vor, nur ein kleines Zimmer geben, ähnlich einer Badestube auf dem Lande, verräuchert, in allen Ecken Spinnen. Und das ist dann die ganze Ewigkeit. Wissen Sie, manchmal kommt es mir so vor.« »Können Sie sich denn wirklich, wirklich nichts Tröstlicheres und Gerechteres vorstellen als so etwas?« rief Raskolnikow mit schmerzhaftem Gefühl aus.